Das Podcast Versuchslabor. So, na Hanna? Also ich war jetzt bei der Spaßkasse und jetzt gehe ich zum Rewe noch einkaufen. Also Salat weiß ich und dann würde ich vorschlagen, machen wir Schinkennudeln heute Abend nochmal. Das geht schnell. Und wenn du magst und Lust hast, kannst du ja schon mal ein Pott Nudeln aufsetzen derweil, bis ich da bin. Schaust du mal. Bis später. Ciao. Autsch. Hallo zusammen. So, das Beste wird ja wohl sein, wenn man in diese Auphonic-App reinspricht, als wie wenn man telefoniert, oder? Dann sieht man nicht ganz so blöde aus, wenn man im Raucherraum steht. Im Intro habe ich euch mal so eine kleine Konversation zwischen mir und meinen Töchtern dazu geschnitten. Also wir nutzen auch etliche Messenger-Dienste, um irgendwie unseren Alltag zu planen. Das ist, glaube ich, mittlerweile für viele Menschen Standard, dass man das so macht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch ganz froh, dass es sowas gibt. Das erleichtert doch vieles. Gerade wenn beide Eltern arbeiten und die Kinder irgendwie in der Mittagsbetreuung und die ganze Abholerei, Planung und hast du nicht gesehen. Das geht da schon ziemlich geräuschlos, vor allem auch vonstatten. Ich meine, du kannst ja auch nicht immer Telefon zücken und irgendwie telefonieren. Gerade auf der Arbeit empfinde ich das oft als sehr, sehr schwierig, mal irgendwo in Ruhe einen Platz zu finden, wo du Sachen mal regeln kannst. Da bin ich ganz froh, dass wir da über, was weiß ich, WhatsApp oder Telegram oder Twitter oder Mail auch nonverbal, ja, so Sachen regeln können. Bei mir ist dann heute wieder der IT-Job federführend an diesem Tag. Ja, die 8 Stunden muss man schon irgendwie immer mal zusammenbasteln, dass man dann auch hier so noch was geschafft kriegt. Und heute Abend hoffe ich auf eine Soulman-Probe, aber hier hageln gerade schon die ersten Absagen rein. Naja, schauen wir mal. Der Bassist hat sich schon irgendwie abgemeldet, weil er, was schreibt, an der Heimatfront arbeiten muss. Auch nett gesagt, ja. Und ich lachte so, wir waren auch nicht so traurig, wenn es ausfällt. Naja, das sind natürlich schon zwei Grundfesten, große Größen, auf die man da verzichten müssten. Da bin ich gespannt, ob das heute noch was wird oder nicht. Ja, ansonsten habe ich mich ein wenig infizieren lassen. Beim Ratinger Podcast war das Gespräch gekommen auf dieses Euro Truck Simulation Spiel. Ich habe mir da immer schon mal ab und zu mal so Videos angeschaut. Ich meine, ich arbeite hier bei so einem LKW-Hersteller. Das ist schon was, was mich auch interessiert irgendwo. Und so, wenn man da ein bisschen mal durch die Gegend gurken kann mit so einem Ding da. Also die Videos schauen halt ganz interessant aus. Ich kann mir vorstellen, dass da ein ganz schön entspannendes neues Hobby werden könnte. Aber muss ich mal schauen. Jetzt habe ich mir da dieses Steam da runtergeladen. Und auch das Spiel schon mal soweit, alles am Start. Aber mein alter T60 Lenovo, das ist so mein Haus- und Hofrechner, mit dem ich alles mache, der will da nicht so recht ran, ne? Der ist da, glaube ich, fast schon zu alt für, wenn ich mir da die Systemanforderungen anschaue. Aber das ist das kleinste Problem. Ich habe noch einen Rechner rumfliegen, der das können müsste. Den muss ich nur mal neu gescheit aufsetzen. Und ist vielleicht auch gar nicht blöd, wenn man so eine Spieleplattform da vielleicht mal so ganz getrennt auf einem Rechner einfach fährt. Ja, bin ich zumindest sicher, wenn da was kaputt geht, ist nur die Spieleplattform kaputt und irgendwie, ja, der ganze andere wichtige Rest, den ich da auf meinem T60 habe, der bleibt davon unberührt. Gut, muss ich ein bisschen für arbeiten. Das heißt, so schnell werde ich da noch nicht über die Autobahnen Europas huschen. Oh, macht ja nichts, hab ja Zeit. Es kommen ja sowieso die Wintermonate, da sitzt man eh mehr drin. Da ist sowas vielleicht ganz schön, wenn man da so ein bisschen rumspielen kann. Naja, ihr werdet es hören. Wenn es soweit ist, werde ich da bestimmt noch mal ein Tönchen zu sagen. Nehme ich immer schwer an. Also, in diesem Sinne hoffe ich mal, dass es euch allen gut geht. Und wir hören uns. Bis denn dann. Servus.